الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد من ريب جشويستي مسلم بارك الله فيكم Jeder von euch weiß, dass die islamische Umma in ihrer Geschichte viele Probleme gehabt hat. Einer der größten Probleme der islamischen Umma, jemand wird sich denken, dass die größten Probleme der islamischen Umma die Kuffar sind oder der verfluchte Shaitan oder die Munafiqin, das stimmt alles. Aber zu den größten Problemen der islamischen Umma sind Ulema Usu. Die bösen Ulema. Allah subhanahu, der Prophet alaihi salatu wasalam sagt, Al-Ulema warathatul Anbiya. Die Gelehrten, die Ulema, sie sind die Nachfolger der Propheten. Sie sind Nachfolger der Propheten. Deswegen, wenn wir einen, der eigentlich ein Nachfolger der Propheten sein sollte, sehen, dass er seinen Glauben verändert hat, dass er böse geworden ist, dass er hinter dieser Dunya wie ein Verrückter nachrennt, dann ist so einer nicht ein Nachfolger des Propheten, sondern er gehört zu Ulema Usu, die bösen Ulema, die falschen Gelehrten, die sich als Ulema ausgeben, aber der islamischen Umma nur schaden. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt, sie waren Ulema, in dem gleichen Satz, in der gleichen Ayah und bezeugt ihnen, dass die wahren Ulema Shuhada sind. Sie werden Zeugen gegen der Menschheit sein. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bezeugt, dass es keinen Gott gibt außer ihn. Und die Malaika bezeugen, die Engel bezeugen und die Ulema, die Gelehrten, qa'iman bil qist. Und dabei sind sie gerecht und fair. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wir werden mit Allahs Tabaraka wa Ta'ala nur einige von Eigenschaften der bösen Ulema erwähnen. Diese Ulema gibt es seit Anfang des Islams. Und sie wird es auch immer geben. Unsere Aufgabe ist, dass wir Dschihad gegen solche Leute führen. Mit unserer Zunge. Und mit unserem Körper und mit unserem Vermögen. Wir werden ihre Eigenschaften erwähnen und ihr werdet durch diese Eigenschaften viele Gesichter und Namen auf eure Liste schreiben können, mit Allahs Tabaraka wa Ta'ala Erlaubnis. Wieso machen wir das? Nicht jemanden bloßzustellen, sondern um uns zu beschützen und die islamische Umma zu verteidigen vor diesen bösen Ulema. La hawla wa la quwwata illa billah. Die erste Eigenschaft oder einer der Eigenschaften, die die Ulema Usu haben, die bösen Ulema, ist Kitmanul Ilmi wal Haqq. Sie verbergen ständig das wahre Wissen und die Wahrheit. Sie verbergen es ständig. Sie verstecken das Wissen, was sie gelernt haben. Wie viele Gelehrte haben wir gesehen? Sie haben vor den größten Ulema unserer oder ihrer Zeit gelernt. Sie haben Diplomen von den verschiedensten islamischen Universitäten, aber sie verbergen die Wahrheit. Sie verstecken sie. Und Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt sie im Koran und droht ihnen und sagt der Baraka wa ta'ala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الله سبحانه وتعالى sagt, diejenigen, die das, was wir offenbart haben, verbergen, das, was wir in den Büchern offenbart haben und damit und das Wissen für etwas verkaufen, was nichts wert ist. Sie verkaufen dieses Wissen, was sie erlernt haben von Allah subhanahu wa ta'ala und vom Propheten a.s. Dieses Wissen verkaufen sie für etwas, was nichts wert ist. Thamanan qalila, sie verkaufen es günstig, billig, solche essen nichts oder sie füllen ihre Mägen mit nichts anderes außer mit Feuer. All das, was sie mit dieser Religion verdient haben. All das, was sie verdient haben. Und all das, was sie gegessen haben auf Kosten dieser Religion, ist nur Feuer des Jahannams in ihrem Magen. Jeder, der den Koran verkauft und ihn für Geld rezitiert, füllt seinen Magen mit Nar, mit Feuer. Jeder, der Suratul Yasin oder irgendeine andere Sura für Geld verkauft und Sachen der Religion in Geld umwandeln möchte, erfüllt seinen Magen mit Feuer, wa yazim billah. Jeder, der Fatawa gibt für Geld, jeder, der verlogene und verdrehte Fatawa ausgibt, damit er irgendwas von dieser Dunya bekommt, sein Magen füllt er nur mit Feuer. Und Allah wird ihm keine Baraka geben. La yubarikullahu fihi. ولا يكلمهم الله زكت الله سبحانه وتعالى ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الله wird mit so einer Gruppe von Menschen, Allah wird sie gar nicht ansprechen am jüngsten Gericht. Allah wird mit ihnen nicht reden und Allah wird sie nicht reinigen von ihren Sünden. ولهم عذاب أليم, und sie verdienen die schmerzhafte Strafe. Sie verdienen die schmerzhafte Strafe. Warum? Weil sie das Wissen verstecken. Weil sie das Wissen verstecken. La hawla wa la quwwata illa billah. Und auf diese Art geht der Ilm verloren. Und die Menschen bleiben wie Schafe. Und in unserer Zeit sind die sogenannten Muslime die meisten wie Schafe. Kein Wissen. Und die Ibadah machen wollen, machen es falsch. Deswegen, rahimahullah, rahimallah Abdullah ibn Mubarak, als er sagte, وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكِ وَأَحْبَارُ سُوءِ وَرُحْبَانُهَا. Und wer hat die Religion zerstört, wenn nicht die Könige und die bösen Ulema? Er nennt sie hier Ruhban, er nennt sie hier Priester. Die bösen Ulema وَرُحْبَانُهَا, und die Mönche, die Ibadah machen ohne Wissen, mit Jahl. Sie nennt er Mönche und nicht Ibad, Abidin oder Ubad, die sich Gott ergeben haben. Diese Leute haben die Religion zerstört. Und die Ulema haben die meiste Arbeit geleistet im Zerstören dieser Religion und dieser islamischen Umma. La hawla wa la quwwata illa billah. Und sagt Allah subhanahu wa ta'ala und beschreibt die bösen Ulema. وَإِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُهَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. وَإِذَا لَكُلَّ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. Wenn sie die Gläubigen treffen, sagen sie Amenna, nachher wir glauben. Wenn sie die Gläubigen treffen, sagen sie wir glauben. Aber wenn sie sich untereinander sind, sagen sie أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. Erzählt ihr ihnen, erzählt ihr denen wirklich das, was Allah euch eröffnet hat, das, was Allah euch gezeigt hat vom islamischen Wissen, das erzählt ihr denen? لِيُحَاجُّكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ, damit sie gegen euch morgen als Zeugen dastehen. Bring ihnen nichts bei, die sollen nichts wissen, weil wenn sie wissen, werden sie eure Fehler dadurch erfahren. Die werden sagen, Hodja, du hast uns eins erzählt, aber das gleiche machst du. Hodja, du erzählst uns, das ist Haram, aber du machst es. Hodja, du sagst uns, mach das nicht, aber du bist der Erste, der in dieser Sache gefallen ist. Hodja, Du hast uns betrogen. Die ganze Zeit hast du das Wissen versteckt, damit wir nicht zum Licht kommen, damit wir in der Dunkelheit bleiben. Aber das Licht wird kommen zu dem, der es von Allah subhanahu wa ta'ala ehrlich verlangt. Der Allah bittet, dass er ihm das Licht gibt. Allah wird ihn recht leiten und ihn von diesen bösen Ulema retten. Und unsere Aufgabe ist, dass wir den Muslimen, den Misakin, sage ich, dass wir ihnen wirklich auf diese bösen Ulema, diese bösen Schuyuch, diese bösen Hodjas, diese bösen Muftis, dass, damit wir auf die aufmerksam machen, damit die Leute sich von denen lossagen, weil das sind Ulema Shaitan und nicht Ulema Rahman. La hawla wa la quwwata illa billah. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّائِنُونَ. Diejenigen, die das verbergen, was wir offenbart haben, von klaren Beweisen und von der Rechtleitung, also die klaren Beweise und die Rechtleitung, die wir offenbart haben. Was sind die klaren Beweise und die Rechtleitung? Koran und Sunna. Das, was wir offenbart haben, diejenigen, die das verbergen, nachdem es den Menschen klar geworden ist, die Leute wissen, dass der Islam wahr ist, aber es gibt niemanden, der ihnen das erklärt, weil die bösen Ulema rennen der Dunya nach und schleimen sich bei den Kuffar und bei den Tawarit ein, bei den Königen und bei den Präsidenten. Das ist ihre Aufgabe. Sie haben keine Zeit für die islamische Umma, um ihnen die Wahrheit zu sagen. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala über die, die das wissen, die Koran und Sunna, die Rechtleitung von den Menschen verbergen? Ulaika yal'anuhumullah. Solche verflucht Allah. Wa yal'anuhumullainun. Und solche werden verflucht von denen, die das Recht haben zu fluchen. Und das sind Mu'minun und Malaika. Die werden verflucht. Das sind verfluchte Menschen. Wenn du ihn siehst im Fernsehen, gibt er sich aus, als würde er die Salaf befolgen, die ersten Generationen. Aber in Wirklichkeit ist das nur eine Fassade, mit der er die Menschen betrügt. La hawla wa la quwwata illa billah. Nifaq, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Zweite Eigenschaft von dem bösen Ulema ist Hubbu dunya wa ta'alluqu biha. Die unbeschreibliche, die krankhafte Liebe zu dieser Dunya. Und ta'alluqu biha. Und sie hängen unbeschreiblich an dieser Welt. Sie lieben diese Welt. Sie lieben diese Dunya. Und sie kämpfen für diese Dunya. Und sie haben ihre Religion für diese Dunya verkauft. Sie machen alles für diese Dunya. Das ist einer ihrer Eigenschaften. Wenn du ihn siehst, er würde sich niemals trauen, eine Fetwa zu geben, die der Wahrheit entspricht. Aber solange eine bestimmte Ziffer auf sein Konto von dem Tagut kommt, dann ist er bereit, jede Fetwa zu geben. Dann gibt er Fetwa, die, bei denen er klar und deutlich weiß, dass sie haram sind. Bis gestern sagte er, das Unterstützen der Kuffar, der Ungläubigen, gegen Muslime ist Kufr bei allen islamischen Gelehrten, vom Propheten alaihi salatu wassalam bis in unserer Zeit. Niemand hat das Gegenteil behauptet, jemals. Jeder, der den Kafir nur mit einem Wort unterstützt gegen die Muslime, ist Kafir. Aber dann siehst du ihn, dass man von ihm eine Fetwa gekauft hat. Für wenig Geld, weil dadurch hat er seine Akhira verloren. Dadurch hat er seine Akhira verloren. Er hat seine Akhira verkauft, um diese Dunya zu erlangen. Dann kommt er mit der Fetwa, verdrehte Fetwa, gelogene Fetwa, dass das nicht mehr Kufr ist, außer wenn du das aus Liebe zu Kufar machst. La hawla wa la quwwata illa billah. Aber alhamdulillahi rabbil alamin, dass Allah subhanahu wa ta'ala die echten Ulema bewahrt hat. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala durch die wahren Ulema diese Religion beschützt. Und Allah hat versprochen, diese Religion zu verteidigen. Wenn Allah, als Allah subhanahu wa ta'ala sagte, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? Wir haben den Zikr offenbart. Und was ist Zikr? Koran und Sunna. Zwei Sachen, die man nie trennen kann. Und wir werden ihn bestimmt beschützen und verteidigen. Durch wen? Durch die guten Ulema. Und die guten Ulema sind bereit, in Gefängnis zu gehen. Die guten Ulema sind bereit, gehängt zu werden. Die echten Ulema sind bereit, geköpft zu werden. Das haben die wahren Ulema in der Geschichte dieser Umma gezeigt. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns mit diesen Ulema in dieser Welt machen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zusammen mit ihnen in dieser und in der nächsten Welt machen. Biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Dritte Eigenschaft von den bösen Ulema ist Ittiba'ul Hawa. Sie befolgen ihre Neigungen, ihre Hawa, ihre Gelüste, ihre Triebe. Abdullah Ibn Abbas radiallahu anhuma sagt, Al-Hawa ilahun yu'badu min dunillah. Die Hawa, die Triebe, die Neigungen und Gelüste sind ein Gott, den die Menschen anbeten. Yu'badu min dunillah. Was bedeutet das? Das bedeutet, all das, was in seine Gelüste befehlen, all das, wozu seine Seele neigt, er macht es. Auch wenn seine Seele in das befehlt, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat, er macht es. Er hört nicht auf die Befehle Gottes, tabaraka wa ta'ala. Er hört nicht auf die Befehle des Propheten, alayhi salatu wa salam. Er muss sie ausführen, sonst ist er kafir. Wenn er nicht auf den Propheten hört, ist er kafir. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, er ist ein kafir. La hawla wa la quwwata illa billah. Derjenige, der dem Propheten nicht gehorcht, ist ein kafir. Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt ihn als solchen im Koran. La hawla wa la quwwata illa billah. Er befolgt seine Hawa. Er befolgt seinen Gelüsten. Das ist seine Gottheit geworden. Und diese bösen Ulema sind so. Er schaut auf der einen Seite Koran und Sunnah. Auf der anderen Seite will seine Seele etwas. Er macht das, was die Seele will. Und Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt solche und sagt, Ara'ayta alladhi ittahadha ilahahu hawa. Hast du denjenigen nicht gesehen, der seine Neigungen für seine Gottheit genommen hat? Seine Neigungen sind die, die befehlen und die, die verbieten. Seine Neigungen, seine Gelüste, das, was seine Seele möchte, das macht er. Ara'ayta alladhi ittakhadha ilahahu hawa. Hast du denn nicht denjenigen gesehen, der seine Gottheit, als seine Gottheit hat er seine Neigungen genommen, seine Gelüste und seine Triebe? La hawla wa la quwwata illa billah. Und Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt einen anderen, der Ilm hatte, damit wir nicht reinfallen auf diese Falle, weil er so ein großer Alim ist und weil er so viel Wissen gesammelt hat, ist er ohne Fehler, fehlerfrei. La hawla wa la quwwata illa billah. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Watlu alayhim naba'a alladhi ataynahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu ash-shaytan fakana min al-ghawin. Walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu ahlada ila al-ardi wattaba'a hawah. Famathaluhu kamathali al-kalb in tahmil alayhi yalhath aw tatrukuhu yalhath. La hawla wa la quwwata illa billah. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Und erwähne ihnen, les ihnen die Geschichte vor von demjenigen, den wir Wissen gegeben haben. Wir haben ihnen Ilm gegeben. Und wenn Ilm erwähnt wird, ist was damit gemeint? Ilm über Allah subhanahu wa ta'ala. Ilm über Allahs Gesetze, über das, was Allah offenbart hat. Erzähle ihnen die Geschichte von denen, denen wir das Wissen gegeben haben. Wir haben ihnen unsere Ayat gegeben. فَانْسَلَحَ مِنْهَا. Er hat sich von ihnen losgesagt. Er hat sie verlassen. Insalaha bedeutet, wie wenn eine Schlange sich aus ihrer alten Haut rauszieht. Genau so hat er sich rausgezogen aus den Ayat Gottes. Der Baraka wa ta'ala. فَانْسَلَحَ مِنْهَا فَأَتْبَاهُ شَيْطَان. Und der Shaitan ist ihm gefolgt. Nicht fetabi'ahu in dem Sinne, dass er ihm nachgeht, sondern etba'ahu, er ist ihm gefolgt und hat ihn eingeholt. Wie wenn jemand auf der Straße geht und du kommst von hinten, holst ihn ein und umarmst ihn. Er will rechts gehen, du sagst nein, komm mit mir auf die linke Seite. Genau so, genau das gleiche hat der Shaitan mit ihm gemacht. Er hat die Ayat verlassen, die Allah ihm gegeben hat. Er hat das wahre Wissen verlassen, die Allah ihm geschenkt hat, der Baraka wa ta'ala. Und der Shaitan hat ihn eingeholt und ging mit ihm weiter. فَكَانَ مِنَ الْغَوِينَ Und dadurch wurde er von den Irregehenden. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا Hätten wir gewollt, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, würden wir ihn mit diesem Wissen hätten wir ihn erhoben, wenn wir wollten. Obwohl er dieses Wissen hatte, hat Allah ihn nicht erhoben. Er wurde trotzdem ein niedriger Mensch, ein Mensch, der nichts wert ist, obwohl er so viel Wissen hatte. Sein Wissen hat ihn betrogen. Er hat sich selbst mit seinem Wissen betrogen. Er dachte, weil er so viel Wissen hat oder weil er ein Diplom hat von der Islamischen Universität in Medina oder in Mekka oder in Azhar oder was weiß ich, welche noch andere. Er dachte, das ist das, was bei Allah zählt. Das zählt bei Allah absolut gar nichts. Das, was bei Allah subhanahu wa ta'ala zählt, sind die Taten, die du gemacht hast, entsprechend Koran und Sunna, ehrlich im Namen Allahs, der Baraka wa ta'ala. Das ist das Einzige, was bei Allah, der Baraka wa ta'ala zählt. Nicht die Diplom und nicht das, was du in der Gesellschaft bist, ob ein Doktor oder ein Direktor oder ob du ein Herrscher bist oder ein Khalifa oder Sultan oder Emir, das zählt bei Allah subhanahu wa ta'ala absolut nichts. Inna akramakum inda Allahi atkakum, die Besten unter euch sind die, die Allah am meisten fürchten. Wir fürchten sie Allah, sie machen das, was Allah und der Prophet befehlen und sie halten sich von dem fern, was Allah, der Baraka wa ta'ala und der Prophet alayhi salatu wa salam verboten haben. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ Hätten wir gewollt, würden wir ihn mit diesem Wissen, hätten wir ihn erhoben unter den Menschen. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ Er hat sich an die Dunya festgeklammert. Er hat sich festgehalten an diese Welt. Er wollte in die Erde. Er wollte nicht in den Himmel, in die Höhe. Er wollte unten. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ Und er hat seine Gelüste, er ist seinen Gelüsten gefolgt. Seinen Neigungen ist er gefolgt. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ Sein Beispiel ist, und so einer ist wie ein Hund, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ So einer, sein Beispiel ist wie ein Hund. إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ Wenn du auf ihn losgehst, wenn du ihn vertreiben möchtest, ist er mit einer hängenden Zunge. Und wenn du ihn doch lässt, hängt seine Zunge trotzdem weiter. Solche sind diese Ulema, die mit klarem Wissen in die Irre gegangen sind. La hawla wa la quwwata illa billah. Es wird überliefert im Tafsir, in Bedeutung dieser Aya, dass es sich um einen großen Gelehrten, manche erwähnen, er war von Benu Israel. Das war stimmt, er hat in der Zeit von Musa a.s. gelebt. Ha? Bal'am ibn al-Bahira war sein Name. Bal'am. Und manche erwähnen Bal'am. Er war ein großer Gelehrter. Sein Volk hat gegen das Volk von Musa a.s. gekämpft. Und sie wussten, dass dieser große Gelehrte, dieser große Abid, dieser große Hodja, dieser große Scheich, er kannte den geheimen Namen Allahs. Wenn er Allah gerufen hat, ja Allah, hat Allah subhanahu wa ta'ala im selben Moment hat er ihm das gegeben, was er von Allah verlangt hat. Sein Volk hat gegen das Volk von Musa gekämpft, alayhi salam. Und sie haben von Bal'am verlangt, mach Dua gegen Musa und gegen seine Soldaten, gegen Benu Israel. Obwohl er wusste, dass Musa ein Prophet Allahs ist, hat er das gemacht. Er hat sein Reittier genommen und ist Richtung Musa gegangen. Richtung seine Stadt, wo sie sich verschanzt haben und für den Kampf vorbereitet haben. Als er angekommen ist, hat er begonnen Dua zu machen. O Allah, töte Musa und seine Armee und lass sie niedergehen und lass uns gegen die gewinnen. Allah subhanahu wa ta'ala hat seine Zunge verdreht. Er hat begonnen Dua gegen sich selbst zu machen und gegen sein Volk. Töte uns und mich und unser Volk und lass uns verlieren und lass Musa gewinnen. Ibn Kathir rahimahullah in seinem Tafsir erwähnt, sogar sein Pferd, das unter ihm war, hat Dua gegen ihn gemacht. Warum hat er das gemacht? Er hat mit offenem, mit klaren Beweisen, mit echtem Ilm, hat er sich der Wahrheit entgegengestellt, hat er begonnen, die Wahrheit zu bekämpfen. Was ist mit diesen Ulema, die sich unter die Flagge des Kufrs gestellt haben, unter die Flagge des Kreuzes, unter die amerikanische Flagge gestellt haben, unter die Flagge des Kufrs, des Scheitans haben sie sich gestellt und kämpfen gegen Muslimin. Was ist mit solchen Ulema, die Fetwa geben gegen die Mujahideen, die Fetwa geben gegen die echten Ulema, die in Gefängnissen sterben? Jahrzehnte sind sie im Gefängnis, ohne irgendeinen Grund. Der einzige Grund ist, dass sie die Wahrheit sprechen und dass sie, wenn es sich um Allah handelt, da fürchten sie sich niemanden, vor niemanden. Und wegen solchen bösen Ulema ist unsere Lage so, wie sie ist. La hawla wa la quwwata illa billah. Wegen solchen bösen Ulema ist die Lage so, wie sie ist. Und sie denken, Allah wird sie recht leiten. Nein, wallah, jeder, der mit Wissen gegen die islamische Umma, gegen die echten Ibad, gegen die rechtgeleiteten Soldaten Gottes, Fatawa ausspricht und die Tawagit bei dieser Angelegenheit unterstützt, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn in Irre geleitet. Und der ist auf dem Weg, auf dem geraden Weg Richtung Jahannam. Wa bi'sa al-masir. La hawla wa la quwwata illa billah. Die vierte Eigenschaft, wo wir schon dabei sind, von den bösen Ulema, ist al-hirsu ala mudakhalati al-hukam wal-kurbu minhum. Eine der Eigenschaften der bösen Ulema ist, sie strengen sich an, immer bei den Herrschern zu sein, damit sie in ihrer Nähe stehen, damit sie bei denen reinkommen, in ihre Residenzen und ihre Paläste und ihre Kanzleien. Das ist eine Eigenschaft von den bösen Ulema. Wie oft habt ihr den saudischen Tagut gesehen, oder den jemenitischen, oder den ägyptischen, oder die anderen Tawarit, dass neben ihnen Leute mit einem roten Tuch oder mit diesem Topf auf dem Kopf, das Beweis sein sollte, dass er ein Alim ist, aber er ist ein Scheitan. Ein echter Scheitan, der islamische Kleidung angezogen hat. Wie oft habt ihr solche Ulema gesehen, die mit den Tawagit sitzen, die mit den Herrschern sitzen? Es gibt solche sogenannten Hodjas. Sie sind sogar sehr erfolgreich in dieser Dunya. La'anahumullah. Möge Allah sie erniedrigen in dieser und in der nächsten Welt. Sie machen Iftar mit George Bush. Es gibt solche Hodjas. Sie machen Iftar mit den anderen arabischen Herrscher in den muslimischen Ländern. Es gibt keinen Unterschied zwischen George Bush und denen. Die sind alle gleich. Diese Ungerechtigkeit. Wie unfair kann man sein, sich vor den Massen zu stellen in einer Moschee und zu sagen, wer traut sich? Wer soll? Bitteschön, er kann sagen, wenn wir die Wahrheit sprechen. Ein Bruder steht auf und sagt die Wahrheit und die Polizei des Affen namens Kadyrov, nehmen ihn mit und tragen ihn weg. Was ist das für eine Gerechtigkeit? Das sind die bösen Ulema, die ständig versuchen, mit den Herrschern zu sein. Die islamischen Gelehrten haben ständig davon gewarnt, dass man nicht zu den Herrschern reinkommen soll, dass man nicht ihre Nähe suchen soll. Obwohl damals die Herrscher Muslime waren, sie haben Dschihad gemacht, sie haben nach Scharia gerichtet, aber trotzdem haben die islamischen Gelehrten davor gewarnt, dass man zu dem Sultan geht oder zu dem Halifen, weil das ist eine Fitna. Er wird von dir als Alim etwas verlangen. Er wird dir noch dafür Geld geben und du kannst seine Bitte nicht zu ablehnen und du wirst Fetwa geben, die ihm passt und dadurch wirst du ihn zerstören. Er wird etwas machen, was falsch ist und du wirst dich zerstören, weil du eine falsche Fetwa gegeben hast und du willst die Menschen zerstören, die sagen werden, er ist ein Alim, er ist ein Nachfolger des Propheten, er hätte niemals eine falsche Fetwa dem Herrscher gegeben. Und so werdet ihr alle zerstört. Der Herrscher und der Alim und der die normalen Muslime in dem Land. La hawla wa la quwwata illa billah. Al-Amash, rahimahullah ta'ala, sagt, Sharrul umara'i ab'aduhu min al-ulama. Wa sharrul ulama akrabahum min al-umara. Die schlimmsten, die schlechtesten Umara, also Herrscher, die schlechtesten Herrscher, sind die, die am weitesten von den Ulema entfernt sind. Und die schlimmsten Ulema sind die, die am nähersten zu den Umara stehen, zu den Herrschern. Die schlechtesten Umara sind welche? Die, die auf keine Ulema hören. Sie machen, was sie wollen. Und die schlimmsten Ulema sind die, die sich ständig versuchen, bei den Herrschern einzuschleimen. Dass sie in seiner Nähe sind. Dass sie etwas erlangen von dieser Dunya. Hoffentlich gibt er ihm was. La haula wa la quwwata illa billah. Schauen wir uns Imam Ahmed rahimahutala oder Muhammad ibn Nuh oder andere islamischen Gelehrten. Denen wurde nichts versprochen. Außer, wenn du nicht das sagst, was ich sage, wenn du nicht das sagst, was ich mache, schneide ich dir den Kopf ab. So haben die Herrscher damals gesprochen. Imam Ahmed, das hat ihn nicht gekümmert, weil er wusste, er wird vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen. Und die Sahara, die Zauberer, denen Pharao, Pharaon gedroht hat, sie zu schlachten, nachdem sie Muslime geworden sind, wie war ihre Antwort? Iqdi ma anta qad, mach das, was du machen willst. Innama taqdi hadihi al-hayat ad-dunya, du wirst nur diese, das Leben auf dieser Welt, wirst du beenden können. Das ist das Einzige, was du machen kannst. Du wirst das Leben auf dieser Welt beenden können. Das bedeutet, mach, was du machen möchtest, Pharao. Aber das Einzige, was du machen kannst, ist, du kannst uns töten, sonst gar nichts. Und wir stehen vor unserem Herrn, der Barak wa ta'ala. Und dann wirst du das tausendfache geschlachtet. Für die Ewigkeit in Jahannam, du und deine Armee. Und es wird niemals aufhören. La hawla wa la quwwata illa billah. Sagt Sa'id ibn al-Musayyib, rahimahullah ta'ala, إذا رأيتم الآلم يغشى الأمراء فاحذروا منه فإنه لص. Wenn ihr einen Alim seht, der ständig unter den Umara ist, er sucht ständig also die Nähe von den Herrschern, dann sollt ihr euch, seid achtsam bei so einer Person. احذروا منه, seid vorsichtig. Gibt Acht bei so einer Person. فَإِنَّهُ لِسْ, das ist ein Dieb, das ist ein Betrüger. Das ist ein Betrüger. Einer, der ständig mit den Umara sitzt. Einer, der ständig mit dem Herrscher ist und ständig seine Nähe sucht. Weg mit ihm. Eine Frage an den, der Verstand hat. Wem gehören die Muftis, die offiziellen Muftis in jedem Land dieser Welt? Der türkische Mufti, der saudische Mufti, der bosnische Mufti, der tschetschenische Mufti. Wir sollten nicht sagen Mufti, sondern Mufti, einer der Fehler macht. Wem gehören sie? Kämpfen sie für die islamische Umma? Nein, wallah, das sind Marionetten der Regierung, die den Muslimen Betäubungsspritzen spritzt. Mit ihren Vorträgen, mit ihren Lügen, mit ihren Fatawa Muzawara, gefälschte Fatawa. Alle diese Muftis, keiner ist ein Kämpfer des Islams und alle sind Verräter dieser Religion. Alle offiziellen Muftis, die sich mit dem Präsidenten gerne fotografieren, die ein Zettel bekommen, ein Blatt, wo die Regierung sie lobt, dass sie viel bewirkt haben, indem sie dass die muslimische Umma in die Irre geleitet haben. Der Präsident lobt sie dafür, damit dass sie was? Damit sie sehr viel dazu beigetragen haben, die Umma zu beruhigen, die Muslime zu beruhigen, ihre Religion herzugeben, den Dschihad fi sabilillah zu geben. All das, dafür bekommen sie einen großen Lob und die bekommen dafür einen sehr großen, einen Check mit einer sehr großen Zahl drauf. La hawla wa la quwwata illa billah. Sagt Ibn Jawzi rahimahullah ta'ala, أما الصلاطين فإياك إياك ومعاشرتهم فإنها تفسدك وتفسدهم. Ibn Jawzi رحمه الله sagt das über die islamischen Herrscher. Wehe dir, fürchte dich oder gib Acht, dass du, also du darfst nicht die Nähe oder die, also die Nähe mit den Herrschern, fürchte dich vor ihr, weil diese Nähe wird dich zerstören und ihn auch. Sie wird dich zerstören und ihn auch. Dich, indem du schleimige Fetwas gibst und ihn, indem er sie von dir verlangt und sie dann in Tat umsetzt. Fürchte dich, halte dich fern von dem. Er wird dich auf Fitna bringen. Fitna des Herrschers ist schlimmer als die Fitna der Frau. Fitna des Herrschers, mit dieser Fitna zerstörst du dich und den Herrscher und die ganze Umma. Aber Fitna der Frauen, du zerstörst dich selbst. La hawla wa la quwwata illa billah. Die fünfte Eigenschaft der bösen Ulema ist Munafaqatul Mujtami'. Sie sind heuchlerisch gegenüber der Gemeinschaft. Sie sind heuchlerisch gegenüber dem Volk. Sie sind Heuchler, Munafaka, mit Nifak. Sie behandeln die islamische Umma auf welche Art und Weise? Mit Heuchlerei, mit ständigen Lügen. Sie erzählen nicht die Wahrheit. Sie erzählen den Batil. Und dann kommen sie mit Vorträgen. Welche Vorträge sind das wohl? Sie machen Vorträge über die Geschichten der Propheten, aber sie folgen nicht dem Manhaj der Propheten. Sie machen die Sira des Propheten, aber sie folgen ihn nicht. Sondern sie erwähnen in der Sira nur das, was gut ist. Der Prophet war zärtlich, der Prophet war dies, der Prophet hat gehört, es wird eine Gruppe kommen, sie werden gegen die Herrscher kämpfen, das sind die Hunde des Jahannams. Sie erwähnen, welche Geschichten aus dem Leben des Propheten, nur die, die dem Tagut passen. Sie erwähnen nicht der Kampf in Badr und Kampf in Uhud und Kampf gegen Ahzab, gegen die Verbündeten und das Hinrichten von Beni Qurayza. Und sie erwähnen nicht dass der Kampf gegen die Römer und der Kampf gegen die Perser und die Eroberung der Länder des Schams. Das erwähnen sie alles nicht. Warum? Warum wohl? Weil es dem Tagut nicht passt. Sie sind Munafikin gegenüber die Leute halten sie für gut. Die Leute halten sie für Ulema. Aber sie verstecken das wahre Wissen und erzählen nur das, womit sie noch mehr Belohnung von dem Herrscher, einen islamischen Herrscher in unserer Zeit gibt es nicht. Außer Allahumma Muhammad Mullah Omar, Hafizahullahu Ta'ala. Einen anderen kenne ich nicht. La hawla wa la quwwata illa billah. Die wichtigen Sachen, diese bösen Ulema, die wichtigen Sachen im Islam erwähnen sie nie. Sie erwähnen nie die richtige Aqida oder Tafakkuh fi din, dass sie den Menschen die Religion beibringen. Oder dass sie über Scharia sprechen. Oder das Befreien der muslimischen Länder von dem Kuffar. Darüber sprechen die Ulema, die bösen Ulema, niemals. Sie sprechen über die Geschichten der Sahaba. Aber wen von den Sahaba erwähnen sie wohl? Khalid ibn Walid auf keinen Fall. Omar ibn Khattab auf keinen Fall. Oder sie erwähnen von denen nur das, wie sie es verstehen. Auf ihre eigene Art und Weise. La hawla wa la quwwata illa billah. Eine der Eigenschaften, und das ist eine schlimme Eigenschaft, und nicht nur ein Alim kann diese Eigenschaft sich also bei sich haben. Sogar normale Muslime können diese Eigenschaft haben. Und das ist yubi'una akhiratahum bidunyahum. Sie verkaufen ihre Akhira für diese Dunya. Und nicht nur das, sehr oft verkaufen sie ihre Akhira für die Dunya anderer. Weil die Dunya wird nicht bekommen, sondern die Dunya bekommt der Tagut. Und der wird trotzdem am Ende vor Allah stehen müssen. Die Akhira hat er verloren für wen? Für die Dunya des Herrschers und nicht für seine Dunya. La hawla wa la quwwata illa billah. Sagt Abdullah ibn Mas'ud, rahimahullah ta'ala, inna ar-rajula yadkhulu ala as-salatin wa ma hu dinu fayakhruju wa ma ma hu dinuhu qila kayf qala yurdihi bima yaskhatu Allah. Abdullah ibn Mas'ud sagt, ein Mann, ein Alim, geht zu einem Sultan, zu einem Herrscher rein mit seinem Din, mit seiner Religion. Und er kommt raus, aber seine Religion hat er nicht mehr, seinen Din hat er verloren. Und die fragt ihn, ja, Ibn Mas'ud, wie soll das gehen? Er sagt, er hat ihn zufriedengestellt mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala zornig macht. Er wollte die Zufriedenheit des Herrschers und dadurch hat er den Zorn Allahs ausgelöst. Und dadurch hat er die Religion verloren. In einer anderen Überlieferung sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, jeder, der die Zufriedenheit der Menschen sucht und da also in der Unzufriedenheit Gottes, Allah subhanahu wa ta'ala wird ihn zugrunde gehen lassen. Und jeder, der Allahs Zufriedenheit möchte, auch wenn er dabei den Zorn der Menschen auslöst, Allah subhanahu wa ta'ala wird ihn beschützen. Allah subhanahu wa ta'ala wird sich für ihn sorgen. Allah wird ihn nicht im Stich lassen. Deswegen, Ibadah ist, versuch Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden zu machen. Versuch Allah subhanahu wa ta'ala Zufriedenheit zu erlangen, auch wenn dabei die ganze Menschheit böse auf dich wird und auch wenn alle auf dich zielen, wie ein Mann, um dich zu erledigen. Allah subhanahu wa ta'ala wird dich unterstützen und Allah subhanahu wa ta'ala wird dich beschützen. La hawla wa la quwwata illa billah. Die nächste Eigenschaft der bösen Ulema ist al-bahthu wa taftish an zallatil ulema. Diese bösen Ulema, die werden Sie sehen in unserer Zeit, sie suchen ständig die Fehler der islamischen Gelehrten. Das ist ihre Aufgabe. Manche große Ulema kennen sie überhaupt nicht außer mit Fehlern. Wenn man sie fragt, kennst du Imam Abi Hanifa? Er sagt, ja, er hat diesen Fehler gemacht. Wenn du ihn fragst, kennst du Imam Ibn Hazm? Er sagt, ja, er hat Musik als halal erklärt. La hawla wa la quwwata illa billah. Kennst du Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani? Ja, er hat das und das gemacht. Diese bösen Ulema, sie suchen ständig die Fehler anderer Leute. Und es gibt zwei Arten von denen, die das machen. Die einen machen es, um ihre Hawa, ihre Gelüste mit diesen Fehlern der Ulema zu unterstützen. Wenn der einen Fehler gemacht hat, das ist kein Fehler, ich folge dem Imam. Aber dafür, da ist er nicht entschuldigt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَإِنْ اخْتَلَفْتُمْ فِي شَيْءٍ. Was wird dann, wenn ihr irgendwo uneinig seid, was passiert? وَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Wenn ihr euch irgendwo uneinig seid, dann kehrt zurück zu Allah und zu seinen Propheten. Wenn ihr an Allah und an das jüngste Gericht glaubt und nicht an diesen Imam oder diesen Imam. Ibn Hazm rahimahullah ta'ala, weil er nicht diese Hadithe kannte, er hat sie für da'if gehalten. Er hat gesagt, es gibt keinen Beweis, dass Musik haram ist. Aber alle Beweise sind dafür, dass Musik haram ist. Und es gibt du wirst niemals einen Alim finden, einen Gelehrten, der sagt, Musik ist halal. Niemals. Es gibt so etwas nicht. Vom Propheten bis zu unserer Zeit. Wer sind die, die sagen, Musik ist halal? Das sind Dummköpfe, Jahle. Die haben absolut kein Wissen über Koran und Sunna. Und sie haben absichtlich die Wörter von Ibn Hazm genommen, weil Ibn Hazm da einen Fehler gemacht hat. Ansonsten kennen sie ihn nicht. Wenn wir fragen, okay, was hast du noch von Ibn Hazm? Er weiß es nicht. Das gleiche mit allen islamischen Gelehrten. Die wollen ihre Fehler durch die islamischen Gelehrten entschuldigen. Und die andere Art von den bösen Ulema sind diejenigen, die ständig über andere schlecht reden. Er hat einen Fehler und er hat einen Fehler. Wer hat keinen Fehler? Niemand außer Allah, tabaraka wa ta'ala. Nur er ist fehlerhaft. Azza wa Jal. Jalla shanu, subhanahu wa ta'ala, nur er hat keine Fehler. Allah tabaraka wa ta'ala ist der, der alles richtig macht. Und der Prophet alayhi salatu wa salam, recht geleitet durch Allah azza wa jal. Alle anderen Menschen haben Fehler gehabt. Aber sie erwähnen die Fehler anderer Ulema, nur damit sie gut dastehen. Alle sind schlecht, alle machen Fehler, nur ich bin gut. Aber er hat nicht gesehen, dass wir ihn, Alhamdulillah, unter der Lupe genommen haben. Und dass wir wissen, dass er ein Kämpfer für Tagut ist. Ein Kämpfer und Verteidiger des Taguts. Er kämpft für den Kreuz. La hawla wa la quwwata illa billah. Mujrim, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sagt Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, thalathun yahdimanna ad-din. Drei Sachen sind die Religion zerstören. Zallatul Alim. Zallatul Alim, ein Fehler von einem Gelehrten. Zweite Sache. Wajidalu Munafik bil Quran. Und wenn ein Munafik mit Koran diskutiert, ein Munafik hat Koran auswendig gelernt, und sobald du etwas sagst, er sagt, ja, Allah subhanahu wa ta'ala sagt das, aber das ist nicht so, es ist so, er diskutiert mit Koran. Und wie viele solche Munafikin haben wir? Unzählige, wallah. Egal, was du erwähnst, er übersetzt die Aya auf seine eigene Art und Weise, interpretiert sie da, wie? Um seine Hawa zu entsprechen. Um nicht in Konflikt mit dem Gesetz zu kommen. Aber er weiß miskin nicht, dass er ein Munafik ist. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa a'immatu mudillun. Und Imame, die Menschen in die Irre führen. Diese drei Sachen sind die Religion zerstören. Diese drei Sachen sind die Religion zerstören. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch von diesen bösen Ulema bewahren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denen machen, die den Propheten a.s.w. befolgen, die versuchen mit Allah subhanahu wa ta'ala Unterstützung den Sahaben zu ähneln, möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch die Sünden verzeihen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen von Nifak reinigen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Taten von Nifak reinigen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir verzeihen und euch und allen Muslimen. Barakallahu fikum. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Meine lieben Brüder, wir haben nur einige Eigenschaften von den bösen Ulema erwähnt. Es gibt noch viele, wie Hasad, Neid und Adamul Insaf. Sie sind unfair, wenn sie diskutieren. Und einer der Eigenschaften ist Tawahud. Sie hassen jeden, der Sie hassen jeden, sie hassen sich sogar sich selbst. Diese bösen Ulema, sie sind geizig. Sie wollen das Wissen nicht den Menschen weitergeben, weil sonst erfahren die Menschen, dass sie die Bösen sind. Das sind alles Eigenschaften von diesen bösen Ulema. Wenn wir Zeit hätten, würden wir sie alle erwähnen mit Allahs Tabaraka wa Ta'ala Erlaubnis. Diese bösen Ulema stellen diese bösen Hodjas, diese falschen Hodjas, diese falschen Shuyukh, diese Shayatin, die stellen eine große Gefahr für diese islamische Umma. Wie ihr wisst, barakallahu fikum. An erster Stelle ist Ihanatul Ilm wa Idlalihi wa Idlalu Ahlihi. Sie erniedrigen dadurch das Wissen und sie erniedrigen dadurch die Ulema. Wenn er so ein Shaitan-Alim ist, werden die Leute denken, alle Ulema sind so. Sie schauen nur auf ihre eigene Tasche. Sie schauen nur auf ihre eigenen Bäuche. Sie versuchen, nur diese Dunya zu erlangen mit ihrem Ilm, mit ihrem Wissen. Sie erniedrigen dadurch Ilm und Wissen und sie verdienen es gar nicht. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird sie bestrafen und dann werden sie sich wünschen, sie werden Juhal. Sie werden sich wünschen, für Sonnen ist es besser, wenn er Jahil ist, als wenn er ein Alim ist, der seinen Ilm missbraucht. La hawla wa la quwwata illa billah. Zweite Sache, Fasaduddin wa tabdilihi. Sie zerstören diese Religion. Und sie verdrehen diese Religion. Das, was Abdullah ibn Mubarak rahimahullah sagte. وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا. Was hat die Religion zerstört, wenn nicht die Herrscher und die bösen Ulema und die Abidin, die Ubad, Jahala, die kein Wissen haben. Die haben die Religion zerstört. لا حول ولا قوة إلا بالله. Dritte Sache. Die Menschen glauben den Ulema nicht. Das ist eine sehr große Gefahr, weil die bösen Ulema verursacht haben. Die Menschen glauben den Gelehrten nicht mehr, weil die Gelehrten betrügen sie. Die Gelehrten nützen sie aus. Was haben die Gelehrten in Ägypten gemacht und in Syrien und in Libyen und in Tunis? Was haben diese Gelehrten gemacht? Außer die im Gefängnis sind, oder die lieber schweigen als Batil zu reden, oder die fi sabilillah gegangen sind, oder die getötet worden sind auf diesem Weg. Alle anderen, oder die meisten von ihnen, was haben sie gemacht? Sie haben das Volk zerstört, indem sie angelogen haben. Und das Volk will jetzt diese Leute nicht mehr. Sie sagen, jetzt redest du gegen Mubarak, wo Mubarak im Gefängnis steckt. Jetzt redest du gegen Muammar al-Gaddafi, wo Muammar al-Gaddafi unter der Erde ist. Wo warst du denn gestern? Wieso hast du gestern nicht geredet? Und Alhamdulillah, Rabbil Alamin, dass das so ist. Jetzt werden die Menschen endlich begreifen, dass die guten Ulema diejenigen sind, die bereit sind, ihr Blut und ihr Leben und ihr Vermögen zu opfern, damit es dir gut geht. Damit du auf dem geraden Weg gehst. Damit du vor Allah eines Tages stehst. Und du kannst sagen, ja Allah, ich habe mich von den Tawagit losgesagt, so wie du mir das befohlen hast. Yuriduna an yatahakamu ila taguti wa kad umiru an yakfuru bi. Sie wollen das Gesetz des Taguts. Und Allah hat ihnen befohlen, dass sie sich von dem Tagut distanzieren. Und nur Ulema können dir das beibringen, damit du dich von einem Tagut distanzierst. La hawla wa la quwwata illa billah. Vierte Sache, diese bösen Ulema, sie lösen unter den Menschen Al-Ya's aus. Die Menschen verlieren ihre Hoffnung. Hoffnungsloser Fall sind wir, wenn wir diese Ulema anschauen. Worüber reden sie ständig? Sie reden ständig, du musst heiraten, ein schönes Haus haben, eine schöne Arbeit, Zikr machen, dann kommst du ins Jannah. MashaAllah, Tabarakallah. Wo ist die islamische Umma? Wo ist die islamische Umma? Wann haben sie jemals über die Akida gesprochen? Den wichtigsten Fundament dieser Religion, Al-Walai wal-Bara, haben sie abgeschafft. Das Lieben im Namen Allahs und der Hass und Distanzierung im Namen Allahs, subhanahu wa ta'ala. All das haben sie abgeschafft, weil es passt nicht in ihr Programm. Es passt nicht in ihr Programm. Deswegen sind die Menschen so ohne Hoffnung. Das war's. Wenn die Ulema so böse geworden sind, wenn die Ulema so übel geworden sind, was soll dann aus uns werden? Der Shaitan hat uns im Griff. La hawla wa la quwwata illa billah. Und noch einer der Gefahren von den bösen Ulema ist At-Tashtit wal-Furqa. Sie lösen Uneinigkeit unter den Muslimen. Ein böser Alim, er will nicht die Wahrheit befolgen. Er will nicht die Sahaba befolgen. Weil Wahrheiten gibt es nicht zwei. Wahrheit ist immer nur eine. Die, die von Allah kommt und vom Propheten a.s.w. und von den Sahaban. In Religion. Die Religion ist das, worauf der Prophet gestorben ist a.s.w. Die Religion ist das, wie die Sahaba Ridwanullahi alaihim gelebt haben. Das ist Religion. Alles andere zählt nicht dazu. Aber diese bösen Ulema, sie wollen nicht diesen Weg gehen. Sie erfinden ständig neue Wege, neue Tariqat, neue Mazahib, neue Manahij. Der ist Manhaj so, der ist der Weg so, der ist diese Sekte, der ist diese Sekte. So sind diese bösen Ulema. Und was lösen sie aus in der islamischen Umma? Furqa. Anstatt dass sie Einigkeit stiften, dass sie die Muslime versöhnen, damit sich die Muslime unter einer Flagge stellen, die Flagge von La ilaha illallah. Dass sie sich denen anschließen, die wirklich auf der Wahrheit, auf dem rechten Weg sind, die Wahrheit befolgen, die Sunna befolgen. Nein. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Jede Sekte ist froh über das, was sie hat. Und das sind diese bösen Ulema. Er ruft zu sich selbst, er ruft zu seiner Partei, er ruft zu seiner Sekte. Und alle anderen sind falsch. Alle anderen bösen Ulema machen das Gleiche. Jeder ruft zu seiner Sekte, jeder ruft zu seiner Gruppe. Anstatt dass sie, Allah subhanahu wa ta'ala befehlt und sagt, wala tafarraku. Und seid euch nicht uneinig, dass ihr auseinandergeht. Die wichtigsten zwei Sachen. Die wichtigsten zwei Sachen. Ohne diese zwei Sachen kannst du Jannah vergessen. Ohne diese zwei Sachen kannst du den Sieg auf dieser Welt vergessen. Ohne diese zwei Sachen kannst du den Erfolg vergessen. Das ist Kalimatu Tawhid und Tawhidul Kalima. Das eine ist die Wörter des Tawhids, La ilaha illallah. Und das zweite ist Tawhidul Kalima, das gemeinsame Wort. Das gemeinsame Wort. Nachdem uns der klare Weg geworden ist, der zweite Schritt ist nur die Einigkeit. Und gegen diese Einigkeit kämpfen die bösen Ulema, la'anahumullah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir verzeihen und euch und allen Muslimen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denen machen, die diese Religion praktizieren, so wie er zufrieden ist, tabarak wa ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die islamische Umma aus den Klauen der Tawagit retten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala den Dschihad und den Mujahidin helfen gegen ihre und unsere Feinde. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die guten Ulema, die Ulema Rabbaniyin, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihnen seine Unterstützung geben mit Malaika tabarak wa ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sie aus den Gefängnissen befreien. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch verzeihen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen reinigen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Brüderlichkeit zwischen uns und Liebe erblühen lassen, damit wir uns lieben, so wie die Sahaba Ridwanullahi alaihim sich geliebt haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir verzeihen und euch. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وأقم الصلاة بارك الله فيكم